du so hast man rein. Das sind die Land, muss aufstehen. Hast die Kopfschlaf ja gesehen. Schon schon den Krieg vorbei. Keine letzte Krieg, du bist allein. Allein! Allein! Mach mir den Einzelhaft. Hat ich geschafft. Mach mir den Einzelhaft. Hat ich geschafft. Dann empfiehlst du dich was. Wenn besser kommt, macht es Spaß. Der Beschuss der Verbrecher und Trick. Bin ich bei dir zum Boden gestreckt. Jetzt machst du so hinter mir, als will ich mit der Bundeswehr. Personalien und Artportier, auf Fingerzeugen inszenieren. Inszenieren, inszenieren. Mach den Einzelhaft, hat ich geschafft. Mach den Einzelhaft, hat ich geschafft. Der sagt dann, du bist dran, das fällt drauf. Was ist allein und begrenzt mau? So was hält keiner aus. Auch du nicht, jeder will raus. Was ist durch die Hose, kann ich sehen. Nur das Thema, deine Tage stehen. Geschehen, geschehen. Mach den Einzelhaft, hat ich geschafft. Mach den Einzelhaft, hat ich geschafft.